Kapitel 5 Ariawahn. Dass die sterblichen Überreste einer Frau für die eines Mannes gehalten werden, ist leider kein unbekanntes Phänomen in der Geschichte der Archäologie. Abgesehen von wissenschaftlichen Unzulänglichkeiten zeichnet dafür etwas verantwortlich, das man den patriarchalistischen Fehlschluss nennen könnte. Wo immer man auf reiche Gräber stieß, stand für die in der Regel männlichen Ausgräber das Geschlecht außer Frage. Dass eine bedeutende Bestattung einer Frau gehörte, undenkbar. Andernfalls als Gattin oder Tochter eines mächtigen Mannes schien das vorstellbar. Der Fortschritt in der Archäologie, präzisere Methoden, genetische Geschlechtsbestimmung, mehr Frauen in der Forschung, sorgte dafür, dass sich in den letzten Jahren so mancher waffenstrotzende Wikinger in eine waffenstrotzende Wikingerin verwandelte. Doch im Fall des Bad Dürrenberger Grabes war mehr am Werk. Es ist ja nicht so, dass lediglich ein Schamane zu einer Schamanin erklärt werden müsste. Hier hat man sich noch viel fundamentaler geirrt. Bisher war unbekannt, wie eng das Schicksal unserer Heldin mit dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte verbunden ist. Wir präsentieren ein eindrückliches Lehrstück, welch ein hanebüchener Unfug die völkische Rassenlehre war und wie bereitwillig sich die Archäologie in den Dienst von Terror und Vernichtung stellte. Und wir können das Glück der Schamanin bestaunen, mit dem es ihr gelang, so gerade eben den Fängen des Reichsführers SS Heinrich Himmler zu entgehen. Der Aufwand lohnt. Denn wann hat sich schon einmal ein Traumfund der Nazis als Albtraum aller Nazis entpuppt?